Die wilde Stadtrundfahrt. Am Ortseingang der Abenteuerbucht prangte ein großes Schild. Blitzeblank! Den Touristen wird unser neues Willkommensschild sicher gefallen. Und danke fürs Huckepack tragen, Zuma. Das habt ihr super gemacht. Rocky, zieh noch mal alle Schrauben fest. Wuff. Schraubendreher. Aber da war nichts mehr locker. Auch wenn der Wind wie verrückt weht. Unser Schild fliegt nicht weg. Stecken die Pfosten fest in der Erde? Klar doch, Ryder. Es war eine Drecksarbeit, aber einer musste sie ja machen. Und irgendjemand muss dir die Schnute waschen. Dann brauche ich vielleicht eine Dusche. Wasserdüsen. Marshall war schließlich der Feuerwehrhund. Und er spritzte Rubble von oben bis unten ab, bis er wieder sauber war. Die glauben wohl wirklich, dass ein schickes neues Schild mehr Leute in die Abenteuerbucht lockt. Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf gefiel das alles gar nicht. Aber das können Sie vergessen. Ich habe nämlich einen Trick im Ärmel. Einen super schlauen Besserwisser-Trick. Ich werde mich als Reiseleiter verkleiden und die Leute überreden, eine Stadtrundfahrt zu machen. Aber ich zeige Ihnen nicht die Abenteuerbucht. Ich fahre mit Ihnen in die Nachbarstadt. Doch erst einmal stolperte er über einen Ball seiner Chaoskätzchen und fand sich auf dem Boden wieder. Mit einem Kätzchen auf dem Bauch. Aha. Du weißt doch, stören beim Schnurrbartzwirbeln ist verboten. Ich habe sogar schon einen Reisebus und einen Fahrer. Er heißt Miau Miau. Und Miau Miau, ein Robokater, kam bereits angefahren. In einem sehr klapprig aussehenden gelben Bus. Ihr werdet nicht mehr kichern, wenn ich euch sage, was für ein gutes Tauschgeschäft dieser alte Bus war. Ich habe ihn gegen den Katzenkorb getauscht. Wie bitte? Ich habe ihn den hereinspaziert und habt Spaßbus getauft. Zufrieden stieg der Bürgermeister ein, band sich einen langen Bart um und setzte Miau Miau seinen Bürgermeisterhut auf die Ohren. Und ich habe den niedlichsten Busfahrer, den es gibt. Dann schlug er den Kätzchen die Tür vor der Nase zu. Tut mir leid, nur für Touristen. Kätzchen sind nicht erlaubt. Aber das ließen sich die sechs nicht gefallen und kletterten heimlich in den hinteren Teil des Busses. Bürgermeisterin Gutherz polierte an diesem Morgen die Statue ihres Huhns, die vor dem Rathaus stand. Sieh nur, wie golden sie glänzt, Henrietta. Als Bauer Alfred und Bäuerin Yumi vorbeikamen. Einen schönen guten Morgen. Das neue Willkommensschild gefällt uns. Ja, das sieht wirklich toll aus. Ich bin ja so froh, dass es Ihnen gefällt. Wir bereiten nämlich die Abenteuerbucht auf die Touristenzeit vor. Ein gelber Bus kam angebraust und hielt genau neben ihnen. Hallo, der hereinspaziert und habt Spaßbusreiseleiter zu Ihren Diensten. Wer hat Lust auf eine Rundfahrt zu den Sehenswürdigkeiten der tollsten Stadt der Welt? Ich hätte Lust darauf. Ich liebe Stadtrundfahrten. Und ich liebe Busse. Ja, da fahren wir mit. Begeistert stiegen Yumi und Alfred ein und mit ihnen einige Touristen. Eine Stadtrundfahrt ist eine gute Idee. Ich glaube, ich habe noch nie eine mitgemacht. Leider hatte die Bürgermeisterin dafür auch heute keine Zeit. Aber der Bus war auch ohne sie gut gefüllt. Hallo alle zusammen. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, sehen Sie die berühmte Abenteuerbucht Hühnerstatue. Natürlich nicht aus echtem Gold. Oh! Schnell hielt die Bürgermeisterin Henrietta die Ohren zu. Gib Gas, Miau Miau. Die Stadtrundfahrt begann. Dies ist das berühmte Restaurant von Herrn Pfeffer. Es gewann den ersten Preis für die matschigsten Waffeln. Das muss ein Irrtum sein. Die Waffeln von Herrn Pfeffer sind sehr beliebt. Es sind die leckersten Waffeln der Welt. Hey, wann besichtigen wir denn die Zentrale der Paw Patrol? Auf unserem Besichtigungsplan steht etwas viel Interessanteres als eine übergroße Hundehütte. Schneller, Miau Miau. Wir müssen in die Nachbarstadt, bevor sie misstrauisch werden. Das war aber gar nicht im Sinne der Chaoskätzchen, die jetzt neben dem angeblichen Reiseleiter auftauchten. Kätzchen? Was habt ihr denn hier zu suchen? Na, Chaos verbreiten. Also sprang eines der Kätzchen auf den Gashebel. Oh nein! Der Bus machte einen Satz nach vorn und raste los. Über die Straßen, den Hügel hinauf und wieder hinunter. Er legte sich dabei scharf in die Kurven und nun setzten die Chaoskätzchen auch noch den Robokater außer Betrieb, der prompt das Lenkrad abriss. Sofort geriet der Reisebus ins Schlingern. Oh! Hätten wir nur eine Waffelpause gemacht. Hilfe! Jemand muss die Paw Patrol rufen. Das kann ich übernehmen. Ich habe Ryders Nummer eingespeichert. Ryder und die Fellfreunde standen immer noch am Ortseingang. Ihr habt das Willkommensschild toll hinbekommen. Bauer Alfred, ist alles in Ordnung? Naja, meine Frau und ich haben schon ruhigere Stadtrundfahrten erlebt. Oh, meine Käppi fliegt durch das Klappdach davon. Das Lenkrad von unserem Reisebus ist abgegangen. Hilfe, alles außer Kontrolle. Keine Panik, Leute, wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Der Paw Patroller stand am Straßenrand und alle Hunde stürmten die Rampe hinauf. Ups. Bis auf Marshall, der von einer Biene verfolgt wurde. Marshall, pass auf! Aber da war der kleine Tollpatsch auch schon gestolpert. Beim nächsten Mal bin ich vorsichtiger. Die Rampe wurde eingefahren und die Tür des Paw Patrollers schloss sich. Schnell schlüpften die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge und liefen dann in den vorderen Teil ihrer rollenden Zentrale, wo Ryder sie bereits erwartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bauer Alfred, Bäuerin Yumi und ein paar Touristen sitzen in einem Reisebus mit einem kaputten Lenkrad. Oh, das noch! Oh nein! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du bringst mit deinem Werkzeug das Lenkrad wieder an. Rocky rockt. Und Sky. Du hebst Rocky mit deinem Hubschrauber durch das Klappdach in den Bus. Ja, ich bin der Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky flitzte zu seinem Recycling-LKW, der im hinteren Teil des Paw Patrollers stand, und Sky zu ihrem kleinen Hubschrauber, der auf dem Dach parkte. Wenig später waren sie startklar. Auch Ryder, dessen Quad über eine Plattform seitlich hinausgeschwenkt wurde. Dann rasten die Freunde los und dem Reisebus hinterher, der völlig außer Kontrolle war. Miau, miau, das Lenkrad funktioniert nicht mehr. Tritt auf die Bremse! Daraus wurde aber nichts. Die Bremse funktioniert auch nicht mehr. Oh. Seht mal, die Paw Patrol. Die befand sich bereits genau hinter dem Bus. Bereit, Rocky? Bereit. Kann losgehen, Sky. Festhalten. Vorsichtig ließ Sky einen Haken zu Rocky hinunter. Dann zog sie den kleinen Mischling in die Höhe. Whoa. Und flog mit ihm zu der offenen Klappe im Dach des Busses. Doch der schlingerte zu sehr. Hoppla! Oh. Gleich nochmal! Dieses Mal klappte es. Und Sky ließ Rocky durch das Klappdach hinunter in den Bus. Danke, Sky. Der kleine Mischling löste den Haken. Ryder, geschafft. Robokätzchen, ich muss auf den Fahrersitz, um das Lenkrad zu reparieren. Miau, miau, weg, weg! Widerwillig machte der Robokater Platz. Das sieht gar nicht so schwierig aus. Ich muss einfach nur das Lenkrad wieder anschrauben. Ruh! Greifer! Würdest du mir bitte das Lenkrad geben, Robokätzchen? Aber daraus wurde nichts. Der Bus fuhr nämlich über einen großen Stein, wackelte hin und her. Wow! Nein! Und das hatte Folgen. Schlechte Nachrichten, Ryder. Das Lenkrad ist in die Bucht gefallen und ich sehe keine Bremse. Und wir rasen zurück in die Stadt. Ryder riss das Steuer seines Quads herum. Sag allen, sie sollen sich festhalten, Rocky. Ich hole Verstärkung. Rubble, wir brauchen mehr Hilfe. Rubble ist der Retter. Auch Rubble machte sich nun auf den Weg. Doch er musste sich beeilen, denn der Reisebus raste bereits durch die Straßen der kleinen Stadt. Ryder, wir fahren auf den Limonadenstand zu. Ryders Blick fiel auf einige Absperrgitter. Rubble, schieb diese Barriere vor den Stand. Betonrampe, das funktioniert. Blitzschnell schob Rubble mit seinem Bagger die Gitter in die Mitte der Straße. Der Bus fuhr mit den rechten Rädern hinauf und wieder hinunter und raste nun in eine andere Richtung. Folge dem Bus. Der nun wieder aus der Stadt hinausfuhr. Jetzt sind wir zum Glück auf einem Feldweg. Yumi und Alfred waren sehr erleichtert. Allerdings nicht lange. Ja, nichts als frische Landluft und Felder und ein wunderschöner Bauernhof. Halt! Das ist unser Bauernhof! Und wir pflügen mitten durch! Sie fahren gleich gegen das Silo! Nicht, wenn du es schaffst, die Heuballen davor zu schieben. Mach ich! Rubble schaffte es in letzter Sekunde, bevor der Bus gegen die Heuballen prallte. Gut gemacht, Rubble! Wieder hatte der Bus seine Richtung geändert. Ryder! Der Reisebus fährt in Richtung Fluss! Über den Fluss führte eine Zugbrücke, die ausgerechnet jetzt von dem Brückenwärter in Bewegung gesetzt wurde. Oh, Ryder, die Zugbrücke geht hoch und wir können nicht anhalten. Was sollen wir tun? Vielleicht schaffst du es, dass der Bus schneller fährt. Schneller? Soll ich das wirklich versuchen? Ja, ich habe eine Idee. Und die musste funktionieren. Robohund, fahr den Paw Patroller so schnell du kannst zur Zugbrücke. Du musst unbedingt den Reisebus überholen. Versperren wir ihm den Weg? Nein, wir werden ihn einfach Huckepack nehmen. Der Paw Patroller kam angerast, fuhr an dem Reisebus vorbei und dann hinauf auf den einen Teil der hochgezogenen Zugbrücke. Nun flog er über den Fluss. Genauso wie der Bus, der nun auf dem Dach des Paw Patrollers landete, wenig später auf der anderen Seite der Zugbrücke wieder aufsetzte und zum Stehen kam. Wir haben's geschafft! Dem angeblichen Reiseleiter, dem der lange Bart abgefallen war, zitterten die Knie. Ich war heute Ihr Stadtrundfahrtreiseleiter und ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt. Wohl kaum, Herr Reiseleiter, vom Hereinspaziert und habt Spaß, Bus. Oder sollte ich sagen, Bürgermeister Besserwisser. Der Paw Patroller brachte alle sicher zurück in die Abenteuerbucht. Danke, Paw Patrol, ihr habt uns von der verrücktesten Stadtrundfahrt aller Zeiten gerettet. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und Bürgermeister Besserwisser, der war mit seinen Chaos-Kätzchen auf dem Weg zurück ins Nachbardorf. Oh, ihr habt Glück, dass ich den kaputten Bus gegen den fahrenden Katzenkorb zurücktauschen konnte. Nein, ich werde nicht schneller fahren. Für heute habe ich vom schnellen Fahren die Nase voll.